lassen zusammen ein Stück gehen. Schenk mir ein bisschen Zeit, erzähl mir deine Geschichte, die das Leben für dich schrieb. Erzähl mir alles, wenn du mit mir zurücksiehst. Hast du das Glück für dich gefunden? Schönster Augenblick, bei dem dein Herz sich voller Zauber noch heute überschlägt und du lächelst, wenn du mir davon erzählst. Ich finde es schön, ein kleines Stück mit dir zu gehen. Ich würde so gern die Welt durch deine Augen sehen, deine Träume und Gedanken leben und verstehen. Ich würde so gern die Welt mit deinen Augen sehen. Aus deinem Leben will ich lernen, um meinen Weg zu gehen. Ich leg den Blick auf deine Worte und finde schön, dir zuzuhören. Zeigst mir, dass ein kleines Glück die Gezeiten übersteht und der Moment für immer unsterblich ist. Ich finde es schön, ein kleines Stück mit dir zu gehen. Ich würde so gern die Welt durch deine Augen sehen, deine Träume und Gedanken, dich leben und verstehen. Ich würde so gern die Welt mit deinen Augen sehen. Aus deinem Leben will ich lernen, um meinen Weg zu gehen. Lass uns ein Stück zusammen gehen. Ich geb mich deinen Worten hin. Ich würde so gern die Welt durch deine Augen sehen, deine Träume und Gedanken will ich leben und verstehen. Ich würde so gern die Welt mit deinen Augen sehen und aus deinem Leben lernen, um meinen Weg zu gehen. Ist. Ich fand es schön, ein kleines Stück mit dir zu gehen.